Er, Zacharia, sagte, »Mein Herr, setze mir ein Zeichen.« Er sagte, »Dein Zeichen ist, dass du 3 Tage lang nicht zu den Menschen sprechen wirst, außer durch Gebärden, und gedenke deines Herrn häufig und preise ihn am Abend und am frühen Morgen.«